Dogele. Wenn sie nachts mit einer fürchterlichen Angst erwachen, mit Schweiß auf der Stirn, stechendem Schmerz im Hals oder in der Brust und wenn sie weder schreien noch sich bewegen können, seien sie sicher, das ist Dogele, der sie quält. Wenn Säuglinge im Schlaf weinen, mit verkrampften Fäustchen über der Brust, dann ist das Dogele, das ihr Blut saugt. Schnell ein Kreuzzeichen, ein Stoßgebet zu Sankt Agathe. Und Dogele ist besiegt und flieht. Passen Sie gut auf, wenn es den Weg kennt. Kommt es wieder, stellen Sie hinter Ihre Türe einen umgedrehten Besen und sagen Sie dreimal, segne Gott. Sie können dem Kind auch ein Säckchen mit lebenden Assen um den Hals hängen und einen Zweig Johanniskraut unter den Strohsack legen. Dogele ist eine Zwergin mit faltigem Gesicht, mit ausgebleichtem blauen Augen, mit breitem Mund und spitzigen Zähnen, die über die Lippen hinausragen. Ihre grauen Haare reichen bis zu den Fersen und bewegen sich in alle Richtungen, wenn sie läuft. Ihre Füße machen tak-tak, wie die eines Skeletts. Ihre Hände sind nur Haut und Knochen. Ihre Finger sind spitz und enden mit Katzenkrallen, die sich an sie hängen. Ihr Kleid ist weiß. Manches Mal, wenn sie auf der großen Straße sind, hopp, sie springt aus einem Busch auf ihre Brust oder ihren Rücken. Saugt ihr Blut, bis sie ohnmächtig werden. Schon sehr klein kann sie sich noch kleiner machen, sodass sie durch ein Katzenloch oder selbst ein Schlüsselloch kommt. Hören Sie einen großen Lärm nachts im Pferdestall, so ist das Dogele, die von einem zum anderen Pferd springt. Sie saugt an den Tieren, wirft das Zaumzeug und die Kuhglocken zu Boden, zieht das Heu aus den Krippen, trampelt darauf herum und übergießt es mit einem gelben Schleim. Hören Sie die Hühner schreien, die Gänse rennen hin und her mit großen Flügelschlägen? Das ist Dogele, die sie an den Schwänzen zieht zu seinem Vergnügen aus reiner Boshaftigkeit. Ihr Milchvorrat hat sich verringert? Das war Dogele, die sie getrunken hat. Das passiert selten. Die schreckliche Vampirin liebt nur warme Milch und warmes Blut. Wenn sie kalt trinkt, so ist sie vor dem Verdursten. Überall verscheucht von Kreuzzeichen und von Besen, die hinter den Türen aufgestellt sind.